Der Jäger ist die Beute von Tim Staffel, Teil 2. Das soll ein Abdeckwagen sein. Es gibt keine bessere Dose zum Observieren als ein Wohnmobil. Das ist kein Wohnmobil, das ist ein Death-Metal-Panzer. Umso besser. Ich werde Kontakt aufnehmen, ganz sicher. Ich kann mich einfühlen. Also ich kann mich in den Täter hineinversetzen. Deshalb vertrauen mir Frauen. Das habe ich gemerkt. Melanie war ein bisschen verstört, weil wir uns seit 4 Jahren nicht gesehen haben. Offensichtlich verstehst du überhaupt nichts von Frauen. Magst du keine Frauen? Ich mag keine Menschen. Und dann bist du auch nicht freiwillig in der Abteilung Delikte am Menschen. So viel steht fest. Die Stalking-Fortbildung hast du dir jedenfalls nicht ausgesucht. Ich bin ein Präzisionsschütze. Triff deinen Kopf auf 800 Meter, triff ihn aber auch in der Stadt auf 150 Metern. Zwischen Häusern, Menschen und Verkehr. Ich kann aber auch innerhalb von einer Minute 20 Einzelziele treffen. Das habe ich bei der NVA gelernt, Infanterie. Ich bin vielseitig. Es sind nicht viele, die so sind. Offensichtlich hast du den Falschen getroffen. Sonst wärst du nicht hier. Mit 42 schieben sie dich ab. Das ist alles? Ja. Siehst du überhaupt nicht aus wie 42. Ich weiß, wer du bist. Ah, und wer bin ich denn? Du warst bei den Grenzüberschreitenden, Rauschgift. Sie haben intern gegen dich ermittelt und dein Alter hatte Beziehungen. So viel zum Thema freiwillig. Ich bin sauber. Das bin ich auch. Na, dann sind wir uns ja einig. Was soll das eigentlich sein? Wir behaupten, wir sind Mechaniker. Superlegende. Das sind unsere Latzhosen. Ich schmiere sie mit Schmieröl ein. Eigentlich müssen wir den Vorgang mehrmals wiederholen. Einschmieren, waschen, einschmieren. Aber das geht auch so. Wir müssen nur aufpassen, dass unsere Legende nicht durch unsere Schuhe auffliegt. Ich ziehe das nicht an. Jeder, der ohne erkennbaren Grund rumsteht oder rumsitzt, macht sich verdächtig. So denkt jeder, du bist Mechaniker. Und ein Mechaniker, der rumsitzt, der macht sich nicht verdächtig. Natürlich nicht. Hallo? Ja? Sie können hier nicht stehen, so halb auf dem Bürgersteig. Kann ich nicht? Nee, ist ja auch eine Einfahrt. Na, dann fährt da jetzt wohl keiner mehr rein. Bitte? Entschuldigung, wir haben eine Panne. Was soll denn das für eine Einfahrt sein? Naja, keine für Wagen, aber da ist ein Schild Einfahrt Tag und Nacht freihalten. Und ich wohne hier und deswegen dürfen Sie hier nicht parken. Sie hängen da ein Schild Einfahrt freihalten, den haben aber überhaupt keine Einfahrt. Das ist strafbar, oder? Enne, was meinst du? Das ist doch strafbar. Ja, wie gesagt, wir kommen hier nicht weg und telefonieren können wir auch nicht, weil die Batterie meines Handys leer ist. Und sonst, ehrlich gesagt, ich hätte meinen Neffen angerufen, der hat so einen Abschleppdienst. Also es wäre großartig, geradezu fantastisch, wenn ich bei Ihnen telefonieren könnte. Ich meine, meinen Neffen anrufen könnte. Ich weiß nicht. 10 Minuten und dann sind wir weg. Sag ihm mal, wenn er nicht sofort weg ist, gerät er mir ins Visier. Was will der denn? Kann ich jetzt bei Ihnen telefonieren? Na gut, ausnahmsweise, aber... Danke. Was glotzt denn du? Ich glotze nicht. Klar glotze, du glotzt mich doch an. Nein, tue ich nicht. Sag mal, sei mal nicht unverschämt, ja? Hallo, ich helfe Ihnen doch! Mal, hast du nichts Besseres zu tun, als hier einen auf Bürgersteig-Nazi zu machen, bloß weil jemand eine Panne hat? Was haben Sie da gerade eben gesagt? Ist im Urlaub, mein Neffe. Kommt in 3 Tagen zurück. Ist also kein Problem, wenn wir den Wagen hier 3 Tage stehen lassen, oder? Doch, doch, das ist ein Problem. Und ich rufe jetzt die Polizei an, damit die das klärt. Ja, ich bin die Anwohnerin, ich habe ja auch meine Rechte. Keine Ahnung, mit wem er redet, wa? Halt die Klappe! Entschuldigung! Torge! Scheißlegende. Wagen kaputt, Neffe im Urlaub, eine Scheißlegende. Wie soll man denn für so einen Panzer eine glaubhafte Legende entwickeln? Ach, ich scheiße auf Legenden. Weißt du? Unauffällig. Torge, ein Observant ist unauffällig. Er ist nicht hässlich, nicht schön, Er hat hohe Fitnesswerte und er ist geistig beweglich. Alles klar? Du musst dich einfach nur anpassen. Ist schon klar. Ja, was wird aus dir? Kleiner, dicker, dummer Mann. Das ist jemand im Briefkasten. Das ist eine Frau. Na und? Das ist vielleicht eine Perücke. Und warum klebt sie da was an Melanies Wagen? Das ist der Schlitten deiner Ex? Ja. Hey, das ist unsere Zielperson. Hey, was soll das? Spontane Observation. Nein! Eilbedürftigkeit ist nicht so notwendig wie Genauigkeit. Und dann bleib hier und fick dein Lehrbuch. Hey! Moment, Moment. Okay, gut, gut, gut. Ich mach jetzt Fußobservation und du fährst. Raus in einer Frau her, ich kotze. So was gibt's doch nicht, so einen Dreck. Enno? So eine Scheiße. Enno, meldest du dich mal? So eine Scheiße. Warum haben wir nicht mal ein Ortungssystem? Wir haben nicht mal ein scheiß Navigationssystem. Geht für Pleitebullen anschaffen, ey. Und doch alles der Mafia überlassen. Wer Hilfe will, der geht zur Mafia. Russenmafia, Libanesenmafia, Türkenmafia. Das ist Selbsthilfe. Wir Bullen, wir schreiben Strafzettel und es braucht kein Mensch mehr. Und deine Ex ist blöd genug, sich an den Bullen zu wenden. Ich hasse das, das ist echt entwürdigend. Warum gehst du denn nicht zur Mafia? Weil ich einen Eid geschworen habe, klar? Klar. Ja, also wo bist du? Ich bin direkt hinter ihr. Ja, hinter ihr? Wo ist das denn? Wir analysieren jetzt den Observationsraum, damit wir uns hier so verhalten können wie alle anderen. Das ist Kanakenland. Enno, hier sind überall Kanaken. Torge, du musst deine Tarnung, deine Persönlichkeit und Ausstrahlung anpassen. Und was entspricht hier meiner Persönlichkeit? Flipflops, Camouflage und Sportswear zweiter Hand. Alles dabei. Ich hasse das. Zieh dich um! Hier, das Haus. Nicht rechts vom Eingang parken. Personen, die aus dem Haus treten, gucken meist zuerst nach rechts. Wer rechts steht, gerät sofort ins Blickfeld. Warum stehen wir dann rechts, Mr. Lehrbuch? Hab's verwechselt. Sonst noch was? Hey! Wir warten. Wahrscheinlich ist sie längst wieder bei deiner Freundin. In Wahrheit steht ihr drauf, dass eine sie so anmacht. Unsere Zielperson ist in diesem Haus. Und wir sind hier, um sie zu identifizieren. Und du hattest recht, wir brauchen Technologie. Mir reicht mein Instinkt. Wieso? Du hast doch selber gesagt, als Pleitebulle... Ich wäre kein Bulle. Wäre ich von den Bullen abhängig. Das war eine Legende. Du kapierst einfach nicht, dass deine Zeit als Einzelkämpfer vorbei ist, oder? Wir sind Jäger. Enno. So, was hörst du denn für einen Scheiß? Wieso? Ist doch schön. Ich hätte nie gedacht, dass es einen Ort gibt, wo nichts tun eine Tarnung ist. Ja. Stand nicht im Lehrbuch von Mr. Musterschüler. Und schon immer der Beste. Wollte mein Vater so. Also ich wollte das wegen meinem Vater, damit er stolz sein kann. Aber alles so gemacht, wie er sich das erhofft hat, auch wegen meinem kleinen Bruder. Hat eine Lernschwäche, heißt es. Treibt meinen Vater in den Wahnsinn, wird es nie zu was bringen. Also der macht nichts, wird nie was machen. Deshalb mache ich alles umso besser, damit mein Vater nicht so wütend ist auf meinen Bruder. Gib meine Mutter die Schuld, mein Vater. Nimmt meinen Bruder immer in Schutz. Meine Mutter sagt, er kann nichts dafür, verweichlicht, meint mein Vater. Aber meine Mutter lässt nichts auf ihn kommen, auf meinen Bruder. Geht zur Polizei, wie mein Vater. Der war auch recht stolz. Wollte nur nicht wie er zum Wasserschutz. Er hat es trotzdem gerichtet, als die Internen gegen mich ermittelt haben. Konnte einfach nicht glauben, dass ich sowas mache. Muss ich noch gut machen. Stand blöd da vor meinem Vater, als Melanie den Heiratsantrag abgelehnt hat. Mich in die Wüste geschickt hat. Weil sie keine Nähe erträgt, hat sie gesagt. Weil mich das krank macht, so eine Beziehung. Ehrlich, tut mir leid. Habe ich akzeptiert damals. Und jetzt ist da dieser Tyson. Und sie sagt, das ist mein Freund. Hört sich doch nach was Ernstem an, oder etwa nicht? Kaffee? Ja, zwei. Können Sie das selber nicht? Ja, können Sie selber machen, ne? War früher Boxer. Sind in die Schule gekommen, haben auf mich gezeigt und gesagt, du wirst Boxer. Hab dann nur Betriebssportgruppe geboxt. Zweimal die Woche. Die Spartakiade-Anwärter alle zehnmal die Woche. Hab ich trotzdem alle umgehauen. Bis auf einen. Deshalb durfte ich nicht zur Spartakiade. Mit 13 zwingt mich mein Opa auf die Sportschule. Bestehe den Eignungstest. Nur weil sie in der psychiatrischen Anstalt die Hirnströme messen, stimmt was nicht mit den Alpha-Wellen. Halten mich für behindert. Aber dann stellt sich raus, das Gerät war kaputt. Also muss ich auf die Sportschule, ins Internat. Du wirst verjagt und gecheckt. Oder sie hängen dich an dem Besenstiel über dem Balkon im vierten Stock und du sollst Klimmzüge machen. Hat mir nicht geschadet. Ich habe Schleimer und Streber immer gehasst. Die Typen, die die Trainer mochten. Einer von denen war stärker als ich, aber ich habe ihn fertig gemacht bei den Meisterschaften. Meine rechte Hand war gebrochen, habe ihn mit der linken ausgebockt. Gab auch einen Kampf, da hatte ich beide Hände gebrochen. Den habe ich verloren. Zucchini hast du dir jetzt? Die hat hier. Eine Zucchini. Nee. Ja. Ich bin kein Streber. Okay, das war's. Bin schon kapiert. Ich rede sonst nicht so viel über mich, ja? Schon klar. Ciao. Thank you. Tschüss. Ciao. Ciao. Guten Tag noch. In einem Großraumkoffer treibe ich mit Billy den Fluss hinunter. Die Stelle lieb ich. Hast unsere Flucht vorausgeahnt. Ich frage mich, wohin. Bist du da? Merkst du gar nicht, dass du nervst? Ich will nichts von dir. Ich schreibe nichts für dich und deine angeblichen Gefühle widern mich an. Ich hasse Blumen. Ich will nichts von dir. Wenn du was auch immer für mich zu empfinden meinst, dann tut mir das leid, ehrlich. Aber du kommst bei mir nicht vor und das wird sich auch nicht ändern. Also warum kannst du mich nicht in Ruhe lassen, bitte? Bitte, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich bitte dich. Hallo? Wem hast du das jetzt vorgespielt? Für einen Moment dachte ich, du meinst das ernst. Seit wann hast du Blumen? Ich kann auch nicht schlafen. Noch eine Gemeinsamkeit. Ich erzähl dir mal, was ich heute erlebt habe, ja? Tyson, bist du das? Woran kann es nicht in dir still sein? Ich bin doch still. Warum ist es denn da nicht still hier? Nach Hause, nachdem ich bei dir war. Hab was für uns gekocht. Mich an den Schreibtisch gesetzt. Kaya findet es lächerlich. Meine Mom hat immer gesagt, du bist mein kleines Wunder. Das lassen wir uns nicht nehmen. Oder du kannst jetzt das Leben leben, das ich nie leben konnte. Oder ich verzichte auf alles, damit du weiter Tennis spielen kannst, damit aus dir was wird. Ja, habe ich dir sowieso schon alles erzählt. Wir sehen uns morgen. Bestimmt sehen wir uns morgen. Was redest du ständig mit denen? Ich bin freundlich. So kommt man an Informationen. Kommunikation lenkt von Selbstkontrolle ab. Was wirfst du eigentlich ständig ein? Vom jemenitischen Wunderheiler gegen Rauchen. Also, was ist jetzt? Wir machen Parallelobservation. Also, du bist auf einer anderen Straße. Auf der Straße, die parallel zu der verläuft, auf der Zielperson ist. Also du überholst sie auf deine Straße, was Zielperson ja nicht sehen kann, weil sie auf einer anderen ist. Dann bewegst du dich auf einer Querstraße zur Straße, auf der Zielperson läuft, auf Zielperson zu und triffst vor Zielperson am Schnittpunkt ein, sodass ich, der bis jetzt hinter Zielperson war, in der nächsten Nebenstraße einbiegen kann. Dann übernimmst du Zielperson und ich laufe jetzt unsichtbar auf meiner Parallelstraße, um dann meinerseits über eine Querstraße die überholte Zielperson zu erreichen. Und so geht das immer weiter. Alles klar? Klar. Ja, wirklich? Es gibt nur ein Problem. Was für ein Problem? Man muss viel laufen. Ach, fick dich! Hau ab und fick dich! Wir machen AB-System. Ja, von mir aus. Gehst du auf die andere Straßenseite? Ja, ich gehe rüber. Stell den Funk an. Dann bleib ich hinter Zielperson. Ja. Torge, hörst du mich? Torge, da ist sie. Es geht los. Torge! Was? Was ist denn mit dir? Nichts. Los, worauf wartest du? Wenn wir sie später verhören, können wir sie dann hypnotisieren oder misshandeln oder so? Was meinst du? Sag mal, du Penner, ey! Was stehst du mir im Weg rum? Verfass dich, du Lappen! Wenn du nichts zu tun hast, dann geh nach Hause, okay? Ja, was grinst du mich so blöd an, du Pimmelkopf? Ich tacke dich ans Kreuz zu fassen, ja? Hau ab, verpiss dich! Scheiße hier! Du musst echt dringend mal einen Hut machen. Was? Human Awareness Training. Entwicklung von Fähigkeit in der zwischenmenschlichen Begegnung, Fähigkeit zur Selbstreflexion, Bewusstsein für gesellschaftliche Prozesse, für die Beziehung zwischen verschiedenen Rassen und Kulturen. An welche Rasse gehörst du an, Regelficker? Torge, bist du noch da? Sie erinnert mich an jemanden. Soll das heißen, du kennst sie? Ist eine Tote. Wer? Es ist nicht gut, dass sie mich an sie erinnert. Torge? Enno, du läufst gleich auf. Sie will in das Eiskaffee. Ja, sie setzt sich zu jemandem an den Tisch. Du, ich hab die Blumen dabei. Was für Blumen? Also, ich hab einen Blumenstrauß, stell mich vor das Café und warte. Und du bist nicht da. Irgendwann ärgere ich mich und dann bin ich deprimiert. Und endlich kommst du. Also du musst so einen guten Grund finden, warum du so spät kommst. Der muss so gut sein, dass ich mich endlich allmählich ganz langsam abreagiere. Und ich schenke dir die Blumen, über die du dich dann echt freust. Kapiert? Und dann frage ich dich, was wir jetzt machen. Und du schlägst vor, essen zu gehen. Und dann diskutieren wir, wo wir essen gehen. Und so legendieren wir mindestens eine Stunde Beobachtungszeit. Enno, das ist eine Schwuchtellegende. Ich bin keine Schwuchtel. Aber es ist die Legende. Mach das Headset ab. Ja, tut mir leid. Was tut mir leid? Ja, dass ich zu spät bin. Wo warst du denn? Was? Wo warst du? Ich stand im Stau. Im Stau? Warum rufst du mich dann? Ich hab mich doch jetzt entschuldigt, John. Was soll das denn? Entschuldigst. Du musst dich doch mehr als nur entschuldigen. Entschuldigen reicht wirklich nicht. Ja, ich stand im Stau. Was? Ja. Was ist... Und warum standest du im Stau? Ja, weil viel Verkehr war. Was ist das? Aha. Interessant. Ja, es tut mir leid. Jetzt... Ehrlich? Ja, es tut mir leid. Ganz sicher. Gut, guck mal, ich Blumen für dich mitgebracht. Ja, danke. Das sind sehr schöne Blumen. Ja, danke für die Blumen. Bitte, gern geschehen. Und was machen wir jetzt? Ich denke, wir gehen essen. Also wir gehen willst essen. Essen gehen? Wollen wir essen gehen? Willst du schon gehen? Ich muss. Okay. Ich hab sie. Ist hier noch frei? Hier ist doch überall frei. Aber ich hab Fragen. Ich rede die ganze Zeit mit jemandem. Enno! Enno! Enno! Enno! Mir konnte ja mein Vater zeigen, dass er mich liebt, aber für Moira war er ein Fremder. Als wäre es ein Deal gewesen. Ich für ihn und Moira für seine Frau. Ich hatte nach dem Konkurs und nach Moiras Unfall die Verantwortung für sie. Aber eigentlich war sie es, die sich um mich gekümmert hat. Freunde hatte sie ja keine. Die haben den gefallenen Star am Boden liegen lassen. Und Moira war zu stolz, um Abbitte zu leisten. Ich habe sie nur noch mit Büchern gesehen. Sie hatte Angst vor ihrer Mutter, vor den Anfällen, die auch plötzlich sie trafen. Das waren hysterische Wutattacken. Man wusste nie, weswegen. Mir konnte die Mutter ja nichts, aber Moira hat das zu schaffen gemacht, glaube ich. Die hat sich immer mehr zurückgezogen, die wurde immer verschlossener. Eigentlich wollte sie ja studieren, aber sie hat das Abi nicht geschafft. Die war dem Druck nicht gewachsen, das ist bis heute so, die hält keinen Druck mehr aus. Und jetzt bildet sie sich plötzlich ein, sie wird Schriftstellerin. Was, Schriftstellerin? Ja, Schriftstellerin. Enno? Enno! Keine Ahnung, wo ich hier bin. Melanie? Du gehst nicht raus, bevor ich nicht bei dir bin. Warte. Torge? Torge, wo seid ihr? Melanie? Irgendwas ist hinter mir. Nur so ein Gefühl. Kann nicht länger warten. Wirst mich gleich ganz anders kennenlernen. Wetten, du erkennst mich nicht. Und dann bist du eingeschüchtert, traust dich nicht mehr raus. Aber du willst dich nicht einsperren lassen, denkst, warum lasse ich das zu? Und redest dir ein, sie haben ja recht. Sind doch nur Briefe und Blumen und Anrufe, die sind nicht mal obszön. Ich kann mir doch mein Leben nicht verbieten lassen. Aber mittlerweile frage ich mich tatsächlich, was ist das für ein Leben, das ich habe? Das kann ich doch nicht zulassen, dass ich an mir zu zweifeln beginne, bloß weil ein anderer sich auf mich als Fantasie fixiert hat. Melanie? Was willst du, Enno? Du hast nicht auf mich gewartet. Ich musste mal raus. Der schwärmt eh nur aus der Ferne. Hab dich. Was meinst du damit? Bin hinter dir. Ach, das ist doch lächerlich. Ich leg jetzt auf, Enno. Die hat was vor. Was? Keine Ahnung. Wir sind hier Richtung Wasserturm unterwegs. Wir auch. Was? Mir ist schwarz vor Augen. Konzentrier dich! So, was passiert, wenn man einer Toten hinterherläuft? Kann ich sehen. Ihr lauft direkt auf uns zu. Zugriff auf mein Zeichen, Torge. Ich gebe das Zeichen, klar? Torge? Kannst du mal aufhören, mir hinterherzulaufen? Ich will das nicht. Was? Jetzt hat sie sich an den Eiern. Entschuldigen Sie, ich frage nach einer Straße und Sie sagen, Sie wollen das nicht. Enno, das doch... Hallo, ich bin's, Melanie. Mir musst du nichts vorspielen. Geht das denn steuer auf mich zu? Schnauze! Spinnst du? Was? Ich hab doch nicht dich gemeint. 3, 2, 1, 0. Entschuldigung, belästigt er Sie? Ja. Was willst du denn hier, du Zwerg? Nimm die Hufe in die Hand. Los, ab, hopp. Hey, ich bin... Kapierst du es denn nicht, Melanie? Sie belästigt dich. Ich bin... Enno, es reicht, ja? Hast du nicht gehört, Enno? Es reicht. Wo warst du denn? In Deckung. Was? Danke für Ihre Hilfe. Die Kerls sind nur mutig. Wenn man alleine ist vor zweien von uns auf einmal, haben sie richtig Angst. Kannten Sie den? Unwichtig. Also, dann... Bis dann. Sie hörten Der Jäger ist die Beute von Tim Staffel, Teil 2, einer Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2010.